Es ist meine Aufgabe, das niederländische Volk in einem niederländischen Staat vorzubereiten, seinen Platz in den künftigen Bund germanischer Staaten einzunehmen. Meine Ehre als Niederländer sagt mir, dass ein Volk, das sein Geist verleugnen würde und keine eigene Kraft mehr besitzen würde, als Mitglied eines Staatenbundes wertlos sein würde. Ich versichere Ihnen, dass das niederländische Volk nicht nur in der Vergangenheit zu etwas Großem instande war, sondern dass es auch heute, jetzt noch, jene geistliche und körperliche Eigenschaften in sich birgt, wodurch es unter guter Führung in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder zu vielem instanden sein wird. Insofern es für die Erfüllung ihrer germanischen Aufgaben nötig ist, übertrage ich Ihnen als Führer der Ordnung hiermit die niederländische SS. Ihr habt sie nun geschworen, die germanischen Tugenden von Treue, Gehorsam und Tapferkeit mit eurem Eid und mit den Worten, mit denen euer Leiter euch die niederländische Schutzstaffel mir übergeben hat, nehme ich euch nun auf in die große Gemeinschaft der Gesamt-SS, der germanischen SS. Ich nehme euch auf mit allen Pflichten, allen Rechten und allen Gesetzen, denen ihr willig folgen werdet. Mit dem Eid und mit der Aufnahme in die Gesamt-SS habt ihr euch einem Mann nun mit eurem ganzen Leben verpflichtet, unserem Führer Adolf Hitler. Dem einen Mann, dem gehört ihr nun, so wie wir alle, die wir uns ihm von Herzen verbunden fühlen, ihm gehören. Für die Tatsache aber, dass wir jetzt leben und dass wir mitkämpfen dürfen, dass wir nicht ein feiges, sattes, bürgerliches Leben brauchen, sondern dass wir Mannestat vollbringen dürfen, dass unsere Familien mitkämpfen und mithandeln können, Frau und Kind, und zu Hohn und zu Edlem erhoben werden. Dafür wollen wir danken. Danken immer nur durch die Tat, durch ein Leben, das einem Schwur und einer Sache verbunden ist und gehört. Wir gedenken des Führers aller Germanen, unser Führer Adolf Hitler. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil!